schwer. Gib mir mein Lachen zurück, mach die Tränen ungeschehen. Ich brauch dich so in dieser Nacht, fühl mich total allein. Mach, dass es wieder so ist, so wie damals. Noch liebst, komm und nimm mir den Schmerz, reparier mir mein Herz, das zerbrach wegen dir. Ich brauch dich sehr und deine Zärtlichkeit, komm doch heut nach. Oh. Sag, es war nicht so gemeint, schlaf wieder bei mir ein. Küss mir die Angst vom Gesicht, lass mich nie mehr so allein. Es tut so weh, weil ohne dich alles sinnlos scheint. Das Leben ist grausam, wenn du nicht bei mir bist. Einfach so gehen, mach diesen Schmerz um.